Palenque, Anfang Dezember 1984. Ich sitze auf der obersten Plattform der Pyramide der Inschriften in den Ruinen der alten Maya-Stadt auf einem Hügel am Rand des Urwalds und sehe, soweit ich sehen kann, hinaus in die vom Fuß der Hügel weit sich dehnende grüne Ebene. Hinter mir der Dschungel. Ich komme von den Maya aus dem Hochland von Guatemala und will ins Tiefland zu den Maya von Yucatan. Hochland und Tiefland, so heißt es, seien die zwei gegensätzlichen Welten der Maya. Andere Völker sind es und eine andere Geschichte hatten sie. Aber etwas verbindet sie. Ihre bäuerliche Kultur und die Grundlage ihrer Nahrung. Zwei Pflanzen, der Mais und die Bohne. Hochland und Tiefland sind zwei gegensätzliche Welten. Der auffälligen kulturellen Differenzierung im Hochland steht im Tiefland eine überraschende Einheitlichkeit entgegen. Schon ein Blick auf die Karte der Maya-Sprachen zeigt es. Im Hochland mehrere Sprachgruppen, die wiederum mehrere Sprachen umfassen, die sich ebenso stark unterscheiden wie etwa die europäischen Sprachen. Im ganzen Gebiet des Tieflands dagegen, einschließlich des Peten und bis über die Grenze des Usumacinta hinaus, eine einzige gemeinsame Sprache, Yucateco. 350.000 Maya sprechen es heute. Fast 1 Million sagen andere. Vom Maya im engeren Sinn sprechen die Linguisten. Das heißt im eingeschränkten Sinn. Nur ein wissenschaftlicher Terminus. Yucateco ist eine Sprache, die sich von den anderen Maya-Sprachen so stark unterscheidet, dass es zugleich eine besondere Sprachgruppe für sich bildet. Das hat sich schon sehr früh von den anderen Sprachen getrennt. Das eigentliche Maya sozusagen. Das ist umstritten. Aber eigentliche Maya-Sprachen ist ein wissenschaftlicher Terminus, der in einer etwas abweichenden anderen linguistischen Klassifikation für eine Gruppe von Sprachen gebraucht wird, die außer Yucateco andere Maya-Sprachen mit einschließt. Die Einheitlichkeit der Sprache im ganzen Tiefland ist ein Hinweis auf die Gemeinsamkeit der Kultur und der kulturellen Entwicklung. Und zugleich decken sich die Grenzen des Yucateco weitgehend mit den Grenzen der alten Maya-Kultur, der Glypheninschriften des Peten und der Glyphentexte Yucatans. Die Sprache der eigentlichen Maya also. Das weiß man nicht. Es wird vermutet, dass es für die Schreiber der Glyphentexte so sein muss, aber für die Inschriften der klassischen Zivilisation wird es von einigen Wissenschaftlern energisch bestritten. Hochland und Tiefland. Der augenscheinliche Gegensatz zwischen Vielfalt und Einheit, wie im Sprachlichen, kehrt auch in der Art, sich zu kleiden, wieder. Die Frauen in Yucatan tragen traditionell über einem gerafften, weißen, baumwollenen Unterkleid ein langes, weißes Uipil aus Baumwolle mit meist roten Stickereien an Ausschnitt und Saum und lose darüber einen langen, sehr breiten, doppelt gelegten, vorwiegend auberginefarbigen Seidenschal. Das Haar der Frauen wird nie geschnitten und geflochten auf dem Hinterkopf zu einem Knoten geschlungen und durch einen Kamm gehalten. Sie gehen barfuß. Die Männer sind noch einfacher gekleidet, mit weißem Baumwollhemd über weißen, sehr weiten Baumwollhosen, Sandalen und Strohhut, um die Taille oft ein fast immer blau gestreiftes Baumwolltuch gebunden und gelegentlich bei festlichen Anlässen ein seidenes rotes Halstuch. Nur die Lacandonen am Usumacinta kleiden sich anders. Sie laufen in einer Art Nachthemd herum, wie Anfang der 70er Jahre die ausgeflippten Späthippies in Indien. Sie tragen weiße, tunika-ähnliche Baumwollgewänder und die Männer das Haar schulterlang. Doch nirgends dieser ausufernde karnevalistische Überfluss an Kostümierungen wie im Hochland. Diese fantastische Variationslust im Umgang mit Farben, Formen, Mustern. Dieser Einfallsreichtum in der Verwendung einzelner Accessoires, durch die sich jede Gemeinde von allen anderen unterscheidet und die je nach zeremoniellem Anlass und sozialer Stellung wieder untereinander verschieden sind. Wissenschaftlich heißt das kulturelle Zersplitterung. Eine Sache oder Eigenschaft zu haben, bedeutet immer, eine andere an ihrer Stelle nicht zu haben. Jedes Ding lässt sich als das Nichtvorhandensein von etwas anderem ausdrücken. Aber das sagt nur etwas über den aus, der so verfährt. Über die Sache oder Eigenschaft, aber sagt es selten etwas Wichtiges. Yucatan ist keine Insel. Vor allem stimmt die ganze Geschichte sowieso nicht. Der Anthropologe Alan Burns hat Anfang der 80er Jahre in Yucatan zum ersten Mal Geschichten, Legenden, Erzählungen und andere Beispiele der mündlich überlieferten sogenannten oralen Literatur der Maya aufgezeichnet. Er bestätigt zwar, dass es im Tiefland sprachlich nur sehr geringfügige Dialektunterschiede gibt und eine generelle Ähnlichkeit der Kleidung herrscht, aber er differenziert und sagt, lokale Identität und die Charakteristika der Unterscheidung existieren sehr wohl im Tiefland, aber die Mittel, sie auszudrücken, sind nicht so dramatisch wie im Hochland. Yucatan-Maya bedienen sich so diffiziler Unterscheidungen wie Schnitt der Sandalen des Mannes, der abgesteppten Säume am Hut oder eines besonderen Blumenmusters am Uipil der Frau. Darauf achten sie, um die Identität einer Person herauszufinden. Weitere Informationen ziehen sie aus rhetorischen Mustern beim Sprechen oder aus der eigentümlichen Wortwahl. Es gibt also doch zumindest einen generellen Unterschied. Das ist aber nicht der Gegensatz von Vielfalt und Einheit. Gar kein Gegensatz. Sondern einfach zwei unterschiedliche Methoden, Vielfalt auszudrücken, theatralisch oder understated.